Deutschlandfunk. Das Feature. Les Feuilles Mortes, die Geschichte eines Chansons von Karl Lippegaus. Bon jeune temps. Les rivières étaient claires. La mer était propre. Le pain était bon. Les saisons saisonnières. Les guerres oubliées. Et l'amour aimé. Hand in Hand mit seinem Vater eilt Jacques über die Trottoirs von Paris, um das Schauspiel zu genießen, das die Straße bietet. Die Drehorgel, das Akkordeon eines Blinden, die Gassenhauer, das Freiluftkonzert. Es wird die einzige Musik, die Jacques Prévert zeitlebens ohne Vorbehalt genießen kann. Mit dem Kopf sagt er Nein, doch er sagt Ja mit dem Herzen. Er sagt Ja zu allem, was er liebt. Er sagt Nein zu seinem Lehrer. Er steht aufrecht, man befragt ihn und alle Aufgaben sind gestellt, als plötzlich ein tolles Lachen ihn befällt und er löscht alles aus. Die Wörter und die Zahlen, die Daten und die Namen, die Sätze und die Qualen. Und den Drohungen des Lehrers zum Trotz, unter dem Geschrei der Wunderkinder, zeichnet er mit Kreiden in allen Farben auf die schwarze Tafel des Missgeschicks das Angesicht des Glücks. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle. Et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Am 4. Februar 1900, an der Schwelle zu einem neuen Jahrhundert, kommt Jacques Prévert in Neuilly-sur-Seine im Westen von Paris zur Welt. Der Vater hat eine kleine Stelle bei einer Versicherung, ist aber vor allem interessiert an Theater und Literatur. Jacques ist der zweite Sohn Andrés und Sophies. Ihr erstes Kind Jean wird in jungen Jahren an Typhus sterben. 6 Jahre nach Jacques wird der dritte Sohn Pierre geboren. Les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Beaucoup d'enfants ont des génies. Après, ça s'envole, fout en l'air. Et quelquefois, on va apprendre à avoir du talent. Viele Kinder haben Talent. Danach verschwindet es. Sie zerreißen es in der Luft. Irgendwann bringt man ihnen bei, sie besäßen Talent. Aber da ist nichts mehr. Das Talent der Kinder rinnt durch die Straßen. Die Erwachsenen wissen das. Die Leute, die hohen Tiere, die Kinder betrachten sie. Sie wissen sehr gut, dass die Kinder sie beobachten. Sie sehen die Kinder nicht. Denn Kinder sind geheimnisvolle Wesen. Die Erwachsenen sind ihnen völlig egal. Ich sehe die Kinder gerne zeichnen, aber auch vieles andere tun. Alors, vous avez trouvé? Non, c'est pas ma faute. Que voulez-vous, moi, je m'y perds dans tous ces chiffres. Et pourquoi tenez-vous tellement à connaître la date d'aujourd'hui? Regardez, il fait beau, le monde est loin, comment ne pas être heureux? Peut-être vous, mais pas moi. Me réveiller le matin sans savoir quel jour on est, ça me gêne. Pourquoi? Vous n'êtes pas le seul. Personne dans le pays ne sait exactement quel jour nous sommes. Je ne sais pas pourquoi, mais ça me gêne. Straße für Straße lernt Jacques das Paris des Volkes kennen, den ärmsten Teil der Bevölkerung. Im Auftrag des Zentralbüros für die Armen von Paris prüft André Prévert, ob Anspruch auf Unterstützung besteht. Jacques speichert in seinem Kopf all die Bilder, die er später in Filmen und Texten hervorruft. Wenn ich meinen Vater manchmal bei seinen Gängen begleitete, war das nicht sehr angenehm. Dagegen kam mir unsere Zwei-Zimmer-Wohnung wie ein Palast vor. Trotzdem, auch die Armen hatten Blumen vor den Fenstern, Porträts an den Wänden, Katzen, Vögel. Sein Leben lang wird er auf Seiten der Armen und gegen die Reichen stehen. Der Schwachen gegen die Starken, der Arbeiter gegen die Bourgeoisie. Einmal sah ich einen Vogel, der in seinem Käfig sang und auf ein krankes Baby schaute, das sich hin und her wand und ihm zuhörte. Es hatte einen viel zu großen Kopf, doch es schien zufrieden und bestimmt sang der Vogel für das Kind. Die Quartiers waren nie gleich, die armen Leute hingegen ähnelten sich. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Joseph Kosma wird am 22. Oktober 1905 in eine jüdische Familie in Budapest geboren. Seine Großmutter war eine Schülerin Franz Liszts. Sein Vater führte in Ungarn die Stenografie ein. Die Kosmas waren verwandt mit dem abstrakten Maler Laszlo Mohai Nordje, einem der großen Lehrer am Bauhaus in Dessau. Joseph Kosma schrieb mit 11 Jahren bereits eine Oper und war ein Lieblingsschüler Béla Bartoks. 1928 bekommt er ein Stipendium für Berlin. Er flieht vor dem reaktionären antisemitischen Regime des Diktators Horthy in den Westen. In Berlin kann er kurze Zeit mit Hans Eisler, Bertolt Brecht und Helene Weigel zusammenarbeiten. 1933 emigriert Kosma nach Paris. Ich entdeckte, das Spiel wurde woanders gespielt, in der Einheit der Arbeiterklasse. Und dass Chormusik, Chansons und moderne Theaterstücke nicht ausreichten. Hitler gab den Arbeitern Beschäftigung. Da war es nicht so wichtig, dass damit ein Krieg vorbereitet wurde. Das Lumpenproletariat war im Sichern. Die Würfel waren gefallen. Die Atmosphäre in Berlin wog schwer. Die SS, der Reichstagsbrand, der Terror und die Hoffnung, die Freunde, die weggingen und die anderen, die blieben, die keine Angst vor Hitler haben und die Angst haben, hoffend, dass alles in Ordnung kommen wird. 1000 kleine Tragödien in einer großen. Le temps perdu. Devant la porte de l'usine, le travailleur soudain s'arrête. Le beau temps l'a tiré par la veste. Et comme il se retourne et regarde le soleil, tout rouge, tout rond, souriant dans son ciel de plomb, il cligne de l'œil familièrement. Dis donc, camarade soleil, tu ne trouves pas que c'est plutôt con de donner une journée pareille à un patron ? In den 10er-Jahren schwänzt Jacques hartnäckig die Schule. Endlos irrt er durch Paris. Prévert erlebt Szenen, die später in seinen ersten literarischen Versuchen wieder auftauchen. das verletzte Pferd, dem ein Bein abgerissen wurde, auf dem Platz mit dem Karussell, unbeweglich in der Sommersonne, hinter ihm der umgestürzte Kutschwagen. Das Heulen eines Hundes, der unter die Trambahn geraten ist. Dramatischer noch, der Sturz eines Arbeiters vom Dach eines Hauses. Ein Arbeitsunfall in der Rue de Sèvres, später aufgegriffen im Lied vom Blut. Wo bleibt all das vergossene Blut? Das Blut von Mord, das Blut von Schlachtentod, das Blut der bitteren Not. Das Blut und die Farbe Rot werden ein wiederkehrendes Thema im Werk des Poeten. Mein Vater hätte mich gerne als Schauspieler gesehen, ein alter Wunschtraum, den er für sich selbst hatte. Oft nahm er mich mit hinter die Theaterkulissen, um mir die andere Seite des Bühnendekors zu zeigen. Einmal pro Woche geht die ganze Familie ins Lichtspieltheater. André ist es, der seinen Söhnen die Magie des Kinos enthüllt. Alle Freunde Jacques erinnern sich an die Mutter, Maman Suzanne. Eine kleine, rundliche Frau mit charmantem Lächeln und intensiv blauen Augen. Den blauen Augen der Prévert. Unendlich geduldig mit den exzentrischen Launen ihrer Männer, dem Gatten und ihren drei Söhnen. Der Vater wird für kurze Zeit nach Toulon versetzt. Vor Jacques Augen tut sich eine neue Welt auf. Dimanche. Entre les rangées d'arbres de l'avenue des Gobelins, une statue de marbre me conduit par la main. Aujourd'hui c'est dimanche, les cinémas sont pleins. Les oiseaux dans les branches regardent les humains. La statue m'embrasse, et personne ne nous voit, sauf un enfant aveugle qui nous montre du doigt. Manchmal ging ich nach Chapeau Rouge, einem Hafenviertel, das mir gut gefiel, wegen der Musik, all dieser Lärm. Es erinnerte mich an die Straßenfeste in Neuilly. In den Cafés standen große Phonographen, die unaufhörlich spielten, und alle tanzten. Sehr schöne Frauen, stark geschminkt, und andere, älter und hässlicher, noch mehr geschminkt als die Jungen. Sie tanzten mit den Matrosen der kolonialen Infanterie. Zu mir waren sie alle sehr nett. Und plötzlich flog alles auseinander und man prügelte sich. Einmal sahen mein Vater und ich eine Beerdigung vorbeiziehen. Hinter dem mit Blumen überdeckten Sarg gingen die Leute aus Chapeau Rouge. Eine schweigende Menge. Das ist das Begräbnis eines Zuhälters, sagte mein Vater. Ich fragte ihn, was das sei. Und er hatte Mühe, es mir zu erklären. Um 1916 setzt die mysteriöseste Phase im Leben des jungen Prévert ein. Fünf geheime Jahre, über die er nie sprechen wird. Hin und her getrieben zwischen Gauner und Deserteur. Oh, je voudrais tant que tu te souviennes. Des jours serais et nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les souvenirs et les regrets aussi. Mit 16 war ich viel im Montparnasse. Für mich war das so exotisch. Andere Cafés, das Dom, die Rotonde. Draußen auf den Terrassen und drinnen in den Cafés, Modelle, Maler und komische Figuren aus aller Welt. Le Jardin. Des milliers et des milliers d'années ne saurait suffire pour dire la petite seconde d'éternité où tu m'as embrassé, où je t'ai embrassé un matin dans la lumière de l'hiver au parc Montsouris à Paris, à Paris. sur la terre qui est un astre. Als 20-jähriger Soldat in Ostfrankreich begegnet Jacques dem späteren Maler Yves Tanguy. Beide haben nicht den geringsten Ehrgeiz, fühlen sich zu nichts berufen. Prévert hat noch keine Zeile veröffentlicht und Tanguy noch kein Bild gemalt. Zur späteren Bande um Prévert gehört auch Marcel Duhamel, mit dem sich Jacques während des Militärdienstes in Istanbul anfreundet. Jacques und Yves schockieren in einem Pressedienst ehrbare Bürger mit fiktiven Enthüllungen. Der Rausschmiss ist vorprogrammiert. Duhamel wird Hotelmanager, hat Geld und wird ihr Mäzen. Wir verbrachten die meiste Zeit damit, durch den permanenten Karneval zu spazieren, der sich in Montparnasse abspielte. Marcel Duhamel besorgt Jacques und seinen Freunden ein kleines Haus in der Rue du Château, hinter Montparnasse, das zur Künstlerkommune wird. Ich habe nicht alle Berufe ausgeübt, nur so wenige wie möglich. Meine Jugend, das hieß für mich, erzähl nicht dein Leben. Mein Privatleben ist ein Straßenmädchen. Davon zu reden, könnte die Fernsehzuschauer schockieren. Schwamm drüber. Ich war weder Pfaffe noch Spitzel. Ich habe ein paar Berufe gehabt, wie mein Papa. Und bin rausgeflogen. Genau wie er. Die Surrealisten um André Breton werden neugierig auf die Bande um Prévert. Marcel Duhamel lässt sich die neuesten Jazzplatten aus Amerika schicken und beschallt damit das Haus in der Rue du Château. In ihrer Buchhandlung in der Rue de l'Odéon macht Adrienne Monnier den jungen Prévert mit den Schätzen der modernen Literatur vertraut. Jeanne Moreau rezitiert Prévert's Lied von der Seine. Chanson de la Seine. La Seine a de la chance, elle n'a pas de souci. Elle se la coule douce le jour comme la nuit. Et elle sort de sa source, tout doucement, sans bruit. Et sans se faire de mousse, sans sortir de son lit, elle s'en va vers la mer, en passant par Paris. La Seine a de la chance, elle n'a pas de soucis, et quand elle se promène tout le long de ses quais, avec sa belle robe verte et ses lumières dorées, Notre-Dame, jalouse, immobile et sévère, du haut de toutes ses pierres, la regarde de travers. Mais la Seine s'en balance, elle n'a pas de soucis. Elle se la coule douce le jour comme la nuit et s'en va vers le Havre et s'en va vers la mer en passant comme un rêve au milieu des mystères, des misères de Paris. Lied von der Seine. Die Seine, die ist glücklich und Sorgen kennt sie kaum. Sie fließt dahin so sacht am Tag und in der Nacht. Sie steigt aus ihrer Quelle ganz sanft und ohne Laut und ohne Schaum zu schlagen. Sie bleibt in ihrem Bett. Sie lässt ans Meer sich tragen und kommt auch durch Paris. Die Sandy ist glücklich und Sorgen kennt sie kaum. Und wenn sie promeniert entlang an ihrem Saum, in ihrem grünen Kleid und ihrem Lichtgepränge, schaut Notre Dame die Strenge ganz reglos und voll Neid aus allen ihren Steinen verächtlich auf sie nieder. Der Seine ist das gleich, denn Sorgen kennt sie kaum. Sie fließt dahin so sacht am Tag und in der Nacht. Sie fließt bis nach Le Havre und fließt bis in das Meer. Sie zieht als wie ein Traum durch alle die Mysterien, durch all die Miseren der großen Stadt Paris. Wie ein Fisch im Wasser bewegt sich Jacques Prévert im Montparnasse der 20er Jahre. Seine Bande kostet alle Freiheiten aus, die Provokation, den Tabubruch, Partnertausch ist auch angesagt. Die Surrealisten um André Breton spüren, nichts existiert mehr von den Werten, die eine Zivilisation noch hätte retten können, welche diesen Namen verdient hätte. Prévert ist fasziniert von Dada, liebt Wortspiele, Lautmalerei, automatisches Schreiben und Traumprotokolle. Die Bande à Prévert kommt täglich von Montparnasse auf den Montmartre-Hügel zum Zirkel um Breton, und die Surrealisten fahren jeden Abend nach Montparnasse. Jacques wird der wahre Katalysator dieser subtilen Alchemie. Es stimmt, ich habe damals nichts geschrieben, nichts getan. Ich habe an ihren Debatten teilgenommen, das ist alles. Poesie? Dieses Wort gebraucht er nur mit Vorsicht. Ich male die Dinge, die hinter den Dingen sind, lässt er einen Maler in dem Film Quai des Brumes, Hafen im Nebel, sagen. Il n'y a pas longtemps, Henri Michaud écrivait. Je ne sais pas faire de poèmes. Ne me considère pas comme un poète. Henri Michaud schrieb, ich kann keine Gedichte schreiben. Seht mich nicht als Dichter. Ich finde keine Poesie in Gedichten und bin nicht der Erste, der das sagt. Egal, ob sie übermittelt, erfunden oder reine Musik ist, die Poesie ist stets unwägbar. Es gibt sie in allen Genres. Plötzlich weitet sich die Welt. Vielleicht ist sie stärker in einem Bild, einem Foto. Garcia Lorca, quand on lui parlait de la poésie, disait, mais que dirais-je de la poésie? Garcia Lorca fand, was soll man auch von ihr sagen, was von den Wolken, vom Himmel, man kann sie nur betrachten. Mehr nicht. Ein Poet kann nicht über Poesie reden. Überlassen wir das den Kritikern, den Lehrern. Weder du noch ich wissen, was sie ist. Da ist sie. Schau. Ich habe sie in der Hand. Ich könnte über sie sprechen, wenn ich nicht alle fünf Minuten meine Meinung ändern würde. Vielleicht werde ich eines Tages die schlechte Poesie sehr mögen, so wie ich heute die minderwertige Musik vernahm. Nach fünf Jahren ist das Experiment der jungen Anarchisten in der Rue du Château zu Ende. Endlich, 1928, beginnt Prévert wirklich zu schreiben. Als Joseph Kosma aus Budapest über Berlin nach Paris emigriert ist, beginnt er Chansons zu schreiben, anfangs nur mit mäßigem Erfolg. Die SACEM, das Pendant zur deutschen GEMA, zahlt politischen Flüchtlingen keine Tantiemen. Dann kommt er zum Film und trifft auf Prévert. Das ungleiche Paar teilt eine Begeisterung für Eisler und Kurt Weill. Kosma vertont den ersten Text von Prévert, À la belle étoile. 16 Jahre später nimmt Juliette Gréco dieses Chanson auf. Es landet auf dem Index und darf jahrelang nicht im Radio gespielt werden. Boulevard de la Chapelle où passe le métro aérien. Il y a des filles très belles et beaucoup de vauriens. Les clochards affamés s'endorment sur les bancs. Et de vieilles poupées font encore le tapin à 65 ans. Au jour et le jour, à la nuit. La nuit, à la belle étoile, c'est comme ça que je vis. Où est-elle l'étoile? Moi je ne l'ai jamais vue. Elle doit être trop belle pour la première venue. Am Boulevard des Italiens traf ich einen Spanier. Bei Dupont ist alles hübsch nach Ladenschluss. Der Mann wühlte dort im Müll, um was zu essen zu finden. Noch so ein dreckiger Kerl, der unser Brot isst, sagt ein sehr ehrbarer Herr. T'aurais tout de même pu te mettre en noir, de quoi je vais avoir l'air? T'es marrant, tu prends dans le coup, moi. Oh, de tout de même. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors... Welch ungleiches Paar. Prévert, ein kosmopolitischer Bohemien, immer sehr gepflegt, auffällig gekleidet. Kosma dagegen unauffällig und immer etwas geniert wegen seines Akzents. Dunkelhäutig, fast orientalisch, pechschwarze Haare, die Augen versteckt hinter dicken Brillengläsern. Kosma ist schweigsam, verschlossen, nur selten fröhlich und ohne den überströmenden Humor Prévert. Während Jacques redselig, brillant, manchmal bizarr sein kann, fällt es Kosma schwer, Freundschaften zu schließen. Übertrieben höflich, fast unterwürfig wirkt er, besitzt aber eine schöne, tiefe Stimme. commence à avoir écrit de nombreuses chansons. Il y a 2 volumes de chansons et maintenant il y a plusieurs disques aussi. Il est très intéressant de travailler avec lui parce que ce sont des chansons littéraires, enfin un peu différentes, qui ont démarré d'ailleurs très lentement et très difficilement. Wir haben viele Chansons zusammengeschrieben. Sie füllen inzwischen 2 Bände. Dazu gibt es die Schallplatten. Und es war sehr interessant, mit ihm zu arbeiten, denn es sind literarische Chansons, die übrigens einen sehr langsamen, schwierigen Start hatten. Radio, Schallplatte und Kino spielen eine immer größere Rolle im Leben der Franzosen. Jacques sieht Paris mit dem Blick eines Kinematographen und findet seine Sprache. Oh, je dis pas que tu l'aimais pas, mais entre nous, hein. Quand il était vivant, t'allais pas souvent le voir. Je sais bien pourquoi j'y allais pas. Il m'aurait drôlement su. Ouais, bien sûr. Tout ça à cause de moi, hein. Pas exactement. Es ist die Musik der Jugend. Gegen die Schallmauer. Gegen die Mauer des Schweigens. Die vorsichtige Stille der Trottel. Heureux temps, où les idées n'étaient pas dans l'air. Heureux temps, où l'on respirait. Glückliche Zeiten, als die Ideen nicht in der Luft lagen, als man noch atmen konnte. Qu'est-ce que c'est que le cinéma? C'est le métier que je fais. Je l'aime beaucoup, le cinéma. Das ist mein Metier und ich liebe es sehr, das Kino. Et si on leur demandait ce que c'est qu'un art? Antonin Artaud disait, le cinéma, c'est la mise en œuvre du hasard. Und wenn man sie fragen würde, si was ist Kunst? Antonin Artaud sagte, das Kino Antonin ist die Artaud Umsetzung des Zufalls. Du hasard, dann kann man sie fragen, disait, was ist Zufall? Artaud wusste sehr gut, wovon er sprach. Über Van Gogh meinte er, und vergesst nicht, er ist auch ein großartiger Musiker. Sehr wahr und sehr schön. Sogar im Stummfilm gab es Musik. Geräusche und das Klavier. Immer war da Musik. Und dann war der Film auch schön. Prévert fühlt sich weder als Poet noch als Schriftsteller, noch weniger als homme de lettres. Selbst wenn er schreibt, hat man den Eindruck, er spricht. Er kommt von der Straße, nicht aus der Literatur. Ein Fall für sich. Er liebt das Leben und verachtet die ehrbaren Bürger. Mit seiner Einfachheit, seinem Gefühl für Lebensglück, seinem zersetzenden Humor entzieht er sich jeder Klassifizierung. Als Hommage an die russische Revolution gründet er mit Freunden die Agitprop-Gruppe Oktobre. Theaterstücke, kurze Szenen und Chansons entstehen, unter anderem inspiriert von Brecht und Walz' Version der Drei-Groschen-Oper. Im vom Ersten Weltkrieg zerrütteten Frankreich hatte sich das Großbürgertum vom Rest der Bevölkerung abgesetzt. Die Arbeitslosenzahlen, die Streiks, das Elend wachsen. Die Gruppe Oktobre tritt in Fabriken auf und warnt früh vor dem Extremismus. Mit 7 Jahren war ich revolutionär. Ich bin total unfähig, ein Buch von Karl Marx zu öffnen. Es ödet mich an. Das überlasse ich anderen. In einem Studio in Paris begegnet Prévert dem Komponisten Hans Eisler und ist begeistert von dessen Lied der Kommentar. 1933 wird die Gruppe Oktober zur Olympiade des Arbeitertheaters nach Moskau eingeladen. In Russland aber spürt Prévert, der Kommunismus ist nicht so, wie sich Franzosen das wünschen. Nie lässt er sich von einer Partei vereinnahmen. Stets bleibt er Anarchist. Et puis je trouve enfin un métier, le cinéma. Je déménage, je voyage. Et un beau jour, je regarde mon village, Saint-Germain-des-Prés, à côté du Flore. Dann finde ich endlich einen Job beim Kino. Ich ziehe um, ich reise. Eines Tages schaue ich auf mein Dorf, Saint-Germain-des-Prés. Neben dem Café Flore. Saint-Germain-des-Prés, moi, ça a commencé comme, attendez, je vous le dis. Die Sängerin Agnès Capri ist eine der ersten, die seine Chansons singt. En somme, ça a commencé en 33-34. Saint-Germain-des-Prés. Bei mir hat es angefangen. Warten Sie, ich werde es Ihnen sagen. So circa 1933, 34, als ich Prévert begegnet bin. Es war beim Bund der revolutionären Künstler. Da waren Aragon, Cosma, Prévert, Marcel Duhamel, ein Bühnenbildner vom Film, ach, alle möglichen Leute, eine ganze Menge. Und dann haben wir während des Streiks gespielt, für die Arbeiter in Belleville. Et on donnait des séances pendant les grèves pour les ouvriers à Belleville. À la pêche, à la baleine, disait le père d'une voix courroucée à son fils, Prosper, sous l'armoire allongée. À la pêche, à la baleine, tu ne veux pas aller? Et pourquoi donc? Die Musik wandert wie die Malerei, die Störche, die Emigranten, wie die Nachrichten der Zeitungen, den Passanten entrissen vom Wind und die sofort veraltet in den Mülleimern der Zeit landen, der Zeit, die verstreicht, der Zeit entrissen. Die Musik reist, geht fort, kommt zurück. Die Musik ist die Sonne der Stille. Die Musik ist eingeschlossen in einer Kiste. Sie schlagen darauf mit aller Kraft und unaufhörlich. Und sie kommt befreit hervor. Fast völlig heiter. Von jetzt ab ist es anders oder woanders. Gleichzeitig ist es die Musik von heute. Von überall so gut wie von hier. Unzählige Texte, Szenarios, Sketche, Chansons und Gedichte entstehen, die Jacques seinen Freunden im Café Flore vorliest, rasch hingekritzelt auf Tischdecken und Servietten. Er gibt sie ihnen oder zerreißt sie oder verliert sie irgendwo. Prévert empfindet eine große Liebe für alles, was ihn umgibt. Seine Freunde, Kinder, Tiere, vor allem die Vögel und die Pflanzenwelt. 1976 schreibt er mit einem seltenen Anflug von Resignation: Ich vernahm die armseligen, intimen Melodien von der Agonie der Städte, dem Tod der Bäume und der Straßen, der Verunreinigung des Wassers, der Trauer der Kinder, der Unruhe der Vögel und der betrogenen Liebe für alles, was schön ist. Paris, c'est tout petit. Paris est tout petit, c'est là sa vraie grandeur. Tout le monde s'y rencontre, les montagnes aussi. Même un beau jour, l'une d'elles accoucha d'une souris. Alors en son honneur, les jardiniers tracèrent le parc Montsouris. C'est là sa vraie grandeur, Paris est tout petit. Augustin. Der Schauspieler Jean-Louis Barrault, der Baptist aus dem Film Kinder des Olymp, lässt Prévert mit seinen Freunden in seinem großen Atelier das neue Stück Tableau de Merveille aufführen. Die Entdeckung des Stücks ist der erst 13-jährige Marcel Mouloudji, der Sohn einer erzkatholischen Bretonin mit einem arbeitslosen Kommunisten und Muslim aus der Kabylei. Mouloudji wird später einer der größten Prévert-Interpreten. Ich spazierte herum in dieser für mich neuen Großfamilie. Die Welt der Künstler wurde meine zweite Heimat. Verblüfft darüber, von ihnen akzeptiert zu werden, bot ich meinen ganzen Charme auf, um ihnen zu gefallen. Ich spielte vielleicht mehr das Kind, als ich es in Wirklichkeit war. Minutiös arrangierte ich meine Rolle des Straßenjungen, um ja nicht meine Chance zu verspielen, aus ihrem Universum wieder verstoßen zu werden. Je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil, plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle, les souvenirs et les regrets aussi. Mais le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais. Jean-Louis Barouat erzählt, wie die Arbeiter bei Renault und die Verkäuferinnen in den großen Kaufhäusern die Lyrik von Prévert, Paul Éluard und Louis Aragon entdeckten. Câble confidentiel, extrait. Que voulez-vous? Quand plafond trop noir, quoi bon lever les yeux plafond? Stop. Autant cogner tête contre muraille du son. Stop. Sommes pas seuls ennuyés. Stop. Amis héréditaires, dernières hostilités, grosses difficultés, stop. Ennuis de nos amis sont aussi nos amis. Enfin, me comprenez, stop. 1938 filmt Marcel Carnet unter enormen Schwierigkeiten Quai des Brumes, Hafen im Nebel. Drehbuch Jacques Prévert, in den Hauptrollen Jean Gabin und die junge Michèle Morgan. Gabin über Prévert. Er war von einer unglaublichen Einfachheit, prahlte nie mit seinem immensen Talent. Mit der Kippe im Mund redete er wie ein Pariser jener Epoche. Ein etwas schleppender Akzent, immer etwas spöttisch. Dieser Akzent wirkte mitreißend. Er gehörte wirklich uns und ist ein paar Dekaden später verschwunden, ersetzt durch den Jargon der Vorstädte. Pense encore à te jeter à l'eau? Non, c'est fini. Et puis j'ai jamais songé pour de bon. Je nage comme un poisson. Eh ben, une sirène pendant que tu y es. Sournoise, va. In Saint-Germain-des-Prés sieht man die junge Simone de Beauvoir, häufig an der Seite des Philosophen Jean-Paul Sartre. Auch wir mochten sehr die Gedichte und Chansons von Prévert, seinen verträumten und etwas bizarren Anarchismus. Vor allem liebten wir Hafen im Nebel mit der wunderbaren, noch unbekannten Michèle Morgan. Die Dialoge Prévert's, die Bilder Carnets, die vernebelte Hoffnungslosigkeit, die den Film umhüllte, bewegten uns sehr. Wir waren einer Meinung mit unserer Epoche, die darin das Meisterwerk des französischen Kinos von damals sah. Dann reist Prévert in die USA. In Harlem erlebt er live Duke Ellington und geht jeden Abend wieder hin. Der Rassismus und der Hass werden nicht zu den Todsünden gezählt, obwohl sie die schlimmsten sind. Allein erkundet er New York zu Fuß, wie vor dem als Kind die Straßen von Paris. Er wandert durch Hollywood und verliebt sich in San Francisco. Dort fühlt er sich in die Welt John Steinbecks, eines seiner Lieblingsautoren, versetzt. Longtemps, Saint-Germain-des-Prés ne fut qu'un paisible quartier de la rive gauche. Un village, disait Léo Larguet. Comme dans beaucoup de villages, trois cafés s'étaient groupés autour de son clocher. On y buvait, on y parlait littérature, on y discutait politique. Zurück in Saint-Germain-des-Prés trifft wieder den alten Freundeskreis. Im neuen Kabarett der Sängerin Agnès Capri in der Rue Molière Nummer 5 erklingen jeden Abend die Chansons von Cosma und Prévert. 68 Verse lang ist das neue Lied vom Blut. Und das Blut des Dachdeckers, der ausrutscht und vom Dache stürzt, und das Blut, das in Strömen rinnt, mit dem Neugeborenen dem neuen Kind. Die Mutter schreit, das Kind weint, das Blut strömt, die Erde dreht sich und hört niemals auf. Und das Blut nimmt seinen Lauf, wo bleibt all das vergossene Blut? Das Blut der Niedergeknüppelten, der Geknechteten, der Selbstmörder, der Erschossenen, der Entrechteten. Während Prévert in Brest noch an den Dialogen für einen neuen Film, Remorque, schreibt, wartet das Filmteam händeringend auf den Regen, der ausnahmsweise in der Bretagne auf sich warten lässt. Es dauert alles so lange, dass der Regisseur die Feuerwehr ruft. Bei Prévert setzt sich dieses Bild fest, das ihn 5 Jahre später, nachdem Brest in Schutt und Asche versunken ist, zu dem Chanson Barbara inspiriert. 165 Mal wurde Brest bombardiert. 4 Jahre, ein Leben in der Hölle. Barbara. Rappelle-toi, Barbara. Il pleuvait sans cesse sur Brest ce jour-là. Et tu marchais souriante, épanouie, ravie, ruisselante sous la pluie. Rappelle-toi, Barbara, il pleuvait sans cesse sur Brest, et je t'ai croisée rue de Siam. Oh Barbara, der Krieg ist eine Sauerei. Wie mag es dir ergangen sein, in jenem Regen aus Eisen und Blei, aus Feuer, aus Stahl, aus Blut? Und er, in dessen Armen du geruht, verliebt, ist er tot, vermisst oder lebt er noch? O Barbara, unaufhörlich fällt auf Brest der Regen, wie einst. Aber es ist nicht wie einst und alles ist dahin. Joseph Kosma. Viele Chansons sind nicht für Filme entstanden, sondern existieren außerhalb der Sphäre des Kinos. Den größten Erfolg hatten wir zuletzt mit Barbara, einem Lied über den Krieg, über Brest, ein ziemlich ernstes, trauriges Chanson, basierend auf einem sehr bewegenden Gedicht. Am 8. Mai 1945 ist der Krieg endlich zu Ende. Prévert ist 45 Jahre alt und hat noch nie ein Buch veröffentlicht. Er braucht das Kino zum Überleben. Das andere war und ist zweitrangig. Die Texte seines späteren Erfolgsbuches Parole zirkulieren aber schon lange in Paris. Während der deutschen Besatzungszeit waren die Sängerin Juliette Gréco und ihre Mutter von der Gestapo verhaftet worden. Je suis sortie, on m'a rendu un sac. Als ich entlassen wurde, gab man mir meine Handtasche zurück, eine Uhr, 500 Franc, die ich noch bei mir gehabt hatte, und ein Metro-Ticket. Niemand war da, als ich ging. Ich bekam keine Lebensmittelkarte, was immer unangenehm ist in solchen Fällen. Also ging ich raus. Ich setzte mich auf eine Bank in der Avenue Foch. Sie ist sehr schön, die Avenue Foch. Es war im Herbst. Sehr schön. Aber ich war ganz schön jung. Jung, müde und sehr allein. Dann habe ich überlegt. Und mir fiel ein, wo meine Französischlehrerin, Hélène Duc, wohnte. Da bin ich hingegangen. Und sie war da und nahm mich auf. Kurz nach Kriegsende tanzt Roland Petit im Theater Sarah Bernhardt vor einem Bühnendekor Picassos in dem Ballett Le Rendezvous, Musik Joseph Kosma. Ich war sehr verärgert darüber, dass die schöne Musik zum Pas de Deux unbemerkt vorbeizog und beschloss, zum ersten Mal einen Text zu einer bereits fertigen Musik zu schreiben. So entsteht Les Feuilles Mortes. Le Rendezvous war sehr erfolgreich. Das Ballett markierte den Beginn der Karriere von Roland Petit. In der ganzen Welt sang man später dieses Lied, das ursprünglich kein Chanson war. Les Feuilles Mortes. Es war ein Pas de Deux, ein Tanz im Rendezvous. Wie wünsche ich mir, du würdest dich erinnern, der frohen Tage, da wir Freunde waren. Das Leben war zu jener Zeit viel schöner. Die Sonne glühender als heut. Die toten Blätter schaufelt man zusammen. Du siehst, ich habe nichts vergessen. Die toten Blätter schaufelt man zusammen, auch die Erinnerungen und das Leid. Der Nordwind trägt sie mit sich fort, in des Vergessens dunkler Nacht. Du siehst, ich habe nicht vergessen das Lied, das du mir sangst. C'est une chanson qui nous ressemble. Toi, tu m'aimais et je t'aimais. Nous vivions tous les deux ensemble. Toi qui m'aimais, moi qui t'aimais. Mais la vie sépare ceux qui s'aiment tout doucement. Sans faire de bruit. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Moi, j'ai fait des chansons, c'est-à-dire que j'ai écrit des paroles pour des musiciens que j'aimais bien. Les uns ont disparu, Cosma est mort, Henri Grelat, qui était un être merveilleux, est mort, Christiane Verger est morte. D'autres sont comme moi, si on peut dire, encore vivants. Mais j'aimais bien travailler avec eux. Mais la vie sépare ce qui s'est. Tout doucement, sans faire de bruit. Ich habe Chansons gemacht. Das heißt, ich schrieb die Worte für die Musiker, die ich mochte. Sie sind alle tot. Cosma ist tot. Der Gitarrist Henri Grelat, ein wunderbarer Mensch. Christiane Verger ist tot. Andere, wie ich, sind noch am Leben. Aber ich arbeitete gerne mit ihnen. Die Worte kamen nach der Musik. So ist es mit den Chansons. Et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis. Schlagartig wird Saint-Germain-des-Prés weltbekannt. Bilder vom freien Leben einer Jugend nach dem Großen Krieg landen auf den ersten Seiten der Zeitungen. 1946 trifft Jacques Prévert den Nerv der Zeit mit seinem Gedichtband Parole. 5000 Exemplare gehen in der ersten Woche der Veröffentlichung über die Ladentische. Parole ist mit ca. 3 Millionen Exemplaren heute der meistverkaufte Gedichtband der französischen Literatur. Der Poet spricht die Sprache des Volkes. Er kennt diese Jugend und Parole wird ihre Bibel. Ich wollte nie meine Gedichte in Buchform herausbringen. Meine Existenz nicht noch komplizierter machen. Ich wollte keine Gedichte veröffentlichen. Das, was man so Gedichte nennt. Der Erfolg des Lyrikbandes Parole sorgt für Neid und Missgunst. Prévert gerät nach seinen Kinoerfolgen ins Kreuzfeuer der Literaturkritik, die ihm Populismus und dandyhaftes Kokettieren mit der Arbeiterklasse vorwirft. Mit den Tantiemen für Les Feuilles Mortes wird er zum ersten Mal nach Jahren von seinen notorischen Geldsorgen befreit. Doch beim Streit über einen neuen Film, für den Cosma die Musik schreiben soll, kommt es zum Zerwürfnis mit Prévert. Es ist das Ende einer großen Freundschaft. Joseph Cosma und Jacques Prévert sehen sich nie wieder. Cosma stirbt 1969, Jacques Prévert 1977. Sie hörten Les Feuilles Mortes, die Geschichte eines Chansons, ein Feature von Karl Lippegaus. Es sprachen Susanne Kubelka, Jochen Kollender, Wolfgang Rüther und Bernhard Schütz. Ton und Technik Petra Pellot und Wolfgang Rixius. Redaktion Sabine Küchler. Regie Karl Lippegaus. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2011.